Geocaching auf Mallorca. Von und mit Mitch. Doggentracks. Mein Leben mit einer deutschen Dogge. Ja, herzlich willkommen und nochmal an die Regie. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Micha, meine Stimme könnte man schon kennen. Ich mache normalerweise einen Personal-Podcast, der sich Making Tracks nennt. Und dann darf ich noch im Team vom Raidinger sein und mache so ein bisschen die Pod-Revue mit dem Sven zusammen. Aber heute mache ich was ganz Neues und zwar ein Crossover mit dem Podcaster, der wahrscheinlich hier bei Night of the Pods am weitesten entfernt sitzt, denn am anderen Ende habe ich den lieben Mitch und der sitzt auf Mallorca. Hallo Mitch. Ein liebes Hola und moin moin aus Mallorca, ja genau. Gut, ja, dass ich noch weiter weg bin, hallo. Ja, hi. Ich habe vorhin schon von dir gehört, im Schatten, wo kein Wind hinkommt, aber die Sonne hättest du 39 Grad um die Mittagszeit gehabt. Ich beneide dich. Ja, ich hoffe, hatte eigentlich gehofft, du bringst es nicht zur Sprache. Aber gut, ja, es ist tatsächlich so, im Windschatten, in der Sonne, auf der Terrasse, 39 Grad. Ja, ich habe auch wollte eigentlich nicht meine mit Heizung geworfen auf 5 werden, aber. Gedreht. Ach du Armer, ja. Aber ja, es ist auch nicht immer ein Geschenk, Micha. Nein, das glaube ich, auf jeden Fall. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du dein Projekt, so ganz neu ist es ja nicht mehr, aber du bist ja doch noch relativer Neuling in der Podcast-Geschichte. Wir haben schon mal vor Jahren zusammen zu viert so ein Geocaching-Projekt gemacht und dann war eine ganze Weile Pause und dann bist du ja, ich sage mal leider, weil ich einen guten Freund habe gehen lassen müssen, von Hamburg nach Mallorca gegangen und ich denke, jetzt erzählst du mal so ein bisschen, wie überhaupt dein Podcast-Projekt zustande gekommen ist. Ja, das mache ich gern. Also es ist so, dass wir, wann war denn das? Im Oktober 2014 sind wir von Hamburg, wie du schon sagtest, ausgewandert nach Mallorca. Und Micha hat es eben schon angesprochen, wir hatten dann mit zwei anderen nochmal die Podcast-Idee, einfach mal darüber zu sprechen, was aus den verschiedenen Ländern, Schweiz, Österreich, Deutschland und Spanien, was den Geocacher oder den Abenteuerlustigen erwarten kann. Nun war es aber so, dass die Auswanderung nicht ganz einfach war. Das hat sich sehr lang hingezogen, die Einfindungsphasen hier. Und wir haben dann das damalige Projekt eingestellt. Ich habe dann mit Michael zusammen vor einigen Monaten wieder ein neues Projekt gestartet, welches heißt Geocaching Mallorca. Und da geht es in erster Linie um Adventure Geocaching, aber auch um die Dinge, die einen hier erwarten auf der Insel, wenn man die Idee hat, diese glorreiche Idee hat, auszuwandern. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Man fällt oft auf die Nase und nur blauer Himmel und Sonnenschein ist eben auch nicht alles. Darüber soll man sich im Klaren sein. Und über diese Dinge, über das, was ich erlebe beim Quadfahren, beim Bergwandern, beim Geocachen, aber auch der normale Alltag, was einen hier Lustiges, Trauriges, wie auch immer widerfährt, versuche ich halt in diesem Blog und im Podcast darzustellen. Ja, wie viele Ausgaben hast du jetzt schon mittlerweile? Ich glaube, ich bin jetzt bei 8, ja. Also ist noch nicht wirklich viel, aber ich bemühe mich stets, wie das so schön heißt, aber es werden noch einige folgen. Ich habe da Spaß dran und das geht voran. Mallorca ist ja nun auch bekanntlich das 17. Bundesland von Deutschland und du hast natürlich auch regelmäßig und sehr häufig Besuch von Geocachern hier aus Deutschland. Mit denen triffst du dich, mit denen machst du zusammen Touren. Dein letzter oder vorletzter Podcast ging ja hauptsächlich um Events. Dort finden natürlich auch jede Menge Geocaching-Events statt und sowas. Bist du damit in der Organisation? Planst du im Prinzip von dort aus die Reisen für die Leute, die dann nach Spanien kommen? Oder Quadfahren erwähnst du. Du bist beim Quadmaster mit als Führer, glaube ich, wenn ich das so sagen darf. Führer natürlich, wie nennt sich das? Guide, ne? In eurem Falle. Guide ist, glaube ich, das richtige Wort. Erzähl doch da mal so ein bisschen von, was einen überhaupt erwartet, wenn man zu dir auf die Insel kommt und gerne dieses Hobby Geocaching betreiben möchte. Also zunächst muss man dazu sagen, dass gerade im letzten Jahr die Insel komplett ausgebucht war. Es ist also schwer, noch wirklich überhaupt eine Unterkunftsmöglichkeit zu finden. Und das wird sicherlich dieses Jahr nicht anders sein. Es hat sicherlich auch mit den Krisensituationen in anderen Ländern zu tun, dass natürlich jetzt alle nach Mallorca wollen. Aus diesem Grunde ist es schon teilweise überbucht. Wer dann doch was findet, ich bin gerne bereit, da Hilfestellung zu geben. Mit Hotels habe ich es nicht so. Also wenn mal eine private Unterkunft, kriegt man das bestimmt irgendwie hin. Wir haben Freunde, Bekannte, die sowas machen. Aber ansonsten wird es schwierig. Ich würde jedem Geocacher eigentlich empfehlen, nicht unbedingt in der Hauptsaison, sprich von Juni bis, ja, schon fast bis Ende Oktober, auf die glorreiche Idee zu kommen, hier cachen zu gehen. Weil ich selber setze im Sommer eigentlich auch 3-4 Monate mit Geocachen aus, weil es einfach definitiv zu heiß ist. Die Hauptsaison für Geocacher ist eigentlich, ja, alle restlichen Monate, sprich Herbst, Winter und Frühjahr. Jetzt im Moment ist die Insel voll. Und so kann man es wirklich auch genießen. Es ist nicht wie in Deutschland, dass man schnell mal ein Drive-In hat oder aus dem Auto raus 10 Meter gehen und da hängt die Dose. So ist es nicht. Es sind hier viele, viele Caches, wo man wirklich weit laufen muss, teilweise 2,5-3 Stunden One-Way. Und wenn man das bei 40, vorletztes Jahr hatten wir 45 Grad Höchsttemperaturen und das dann aber im Schatten, da hört der Spaß dann irgendwann auf und da hat man auch keine Lust mehr. Und man muss einfach zu viel mitschleppen dann teilweise. Ja, was habe ich sonst noch für Hobbys? Hobbys sind das Quadfahren beim Quadmaster, dort ein bisschen als Guide. Da haben wir wunderschöne Touren. Da bietet er verschiedenste Touren an, vom Quadfahren und Schlemmen, Quadfahren und Geocachen, um nur mal einige zu nennen. Im Schnitt gehen die Touren 3,5-4 Stunden. Und man sieht schon eine ganze Menge und auch abgelegene Orte, wo nicht jeder hinkommt. Das ist halt das Schöne an der Sache. Also ich habe da großen Spaß dran und die Geocacher, die sich hier bei mir anmelden, die haben für mich einen großen Vorteil. Erstmal sehe ich meine ganzen alten Leute wieder und hinzu kommt eben auch noch die Geocaches, die man hier auf der Insel nicht allein machen kann, so wie Höhlen, so wie Lost Places zum Beispiel. Lost Places, für die, die jetzt nicht wissen, was es ist, sind verlassene Orte. In Deutschland in der Regel sind es im Osten verlassene Russenkasernen, wo Geocaches versteckt sind, wo man mit Spezialausrüstung oder allein gar nicht weiterkommt. Sowas gibt es ja auch. Das haben die einheimischen Geocacher, die Deutschen, die hier leben, oder auch die spanischen Geocacher, haben diese Caches alle schon. Und ich stehe da immer ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich sie alleine nicht machen kann. Also bin ich mal ganz froh, wenn sich welche aus Deutschland anmelden und mit mir zusammen dann diese Geocaches machen. Gerade morgen wieder ein guter Freund von mir auf der Insel, mit dem ich dann nochmal einen schönen Geocache-Tag machen werde. Aber sowas genieße ich dann auch immer. Ansonsten ist jeder herzlich willkommen, sich mal bei mir zu melden. Wir werden sicher Kontaktmöglichkeiten am Ende darstellen und jeder darf sich gerne bei mir melden und ich gebe auch gerne heiße Tipps. Zum Thema, ja? Entschuldige, ja. Es ist aber nicht so, dass dort wirklich nur der Profi-Geocacher seine Dosen findet. Es gibt auch schon, ich sag mal, normale Wanderrouten, wo auch vielleicht der Anfänger, der noch keine Klettererfahrung hat, keine Höhlenerfahrung, keine Taucherfahrung, der wird da genauso glücklich beim Dosensuchen, oder? Das auf jeden Fall. Wer Geocachen von Deutschland oder von Resteuropa gewohnt ist, sage ich mal so, der wird hier vielleicht teilweise ein bisschen enttäuscht sein, weil es sind zum größten Teil sind es Geocaches, die gelegt wurden von Urlaubern. Es gab da mal so eine Regelung, dass man mindestens hier auf der Insel leben muss, um Geocache hier auf Mallorca zu legen. Oder dass man halt einen Paten hat, der sich um diesen Geocache kümmert. Das ist nicht immer so, das war nicht immer so. Es funktioniert nicht wirklich. So gesehen ist es dann so, dass die Qualität der Geocaches nicht unbedingt so high level ist, wie man es vielleicht von Deutschland aus gewohnt ist. Was das Ganze aber wieder wett und gut macht, ist die Tatsache, dass man definitiv auf wunderschöne Gegenden trifft. Also man hat wirklich immer was fürs Auge und der Spaß steht hier einfach im Vordergrund. Ich muss keine großartigen, selbstgebauten Elektronik-Caches haben und das findet man hier selten. Aber das Auge ist mit und das ist es halt so. Also man muss nicht unbedingt zum Ballermann gehen, um an irgendwelchen Kneipentüren da ein Paddling zu suchen. Da ist wirklich der Weg das Ziel. Welche Gegend würdest du denn empfehlen? Eher den Norden oder eher den Süden zum Geocachen? Also es gibt, ich habe mir gerade sagen lassen, es gibt hier auf der Insel 11 Klimazonen. Ist erstmal unerheblich, aber es gibt Zonen, wo man halt unheimlich viel in Höhlen sich bewegen kann. Das wäre zum Beispiel im Osten der Insel, im Bereich Calamioa, Porto Cristo, unheimlich viele Höhlen, die man begehen kann, auch allein. Dann gibt es auf der anderen Seite, da wo auch der Quadmaster sein Unwesen treibt, da sind unheimlich viele Wandercaches, sind auch durchaus allein machbar. Und es gibt halt noch im Südwesten gibt es die Zona M-Caches. Das ist ein altes, naja, alt ist falsch, aber das ist ein Militärgelände, was vom Militär selten genutzt wird und wo es erlaubt ist, halt sich noch drauf zu bewegen. Dort gibt es unterirdische Caches, Bunker, alte Geschützstellungen. Also ich habe den vor 2 Jahren gemacht, einen davon, es gibt ja jede Menge. Ich habe eigentlich fast alle jetzt und da ist es so, dass wir tatsächlich 14 Kilometer unterirdisch gelaufen sind in einem dieser Zona M-Caches. Tolle Sache, kann man auch alleine machen. Man muss nur genug Taschenlampen und beziehungsweise genug Batterien dabei haben. Also es gibt für jeden was. Es gibt natürlich High-Quality-Caches, wo man Ausrüstung braucht, aber auch jeder, der hier alleine auf die Insel kommt, kann hier durchaus cachen gehen. Ich habe mit sehr viel Spannung deine letzte Ausgabe gehört, wo du ja über den, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, den Torrent de Paris, das scheint ja wohl wirklich ein Kracher-Cache zu sein. Ich denke, vielleicht so jetzt nach gut 10 Minuten können wir den doch mal so als Aufhänger nehmen. Erzähl doch mal, was einen dort erwartet und mach die Leute heiß auf die Insel. Macht die Leute heiß auf die Insel, ja. Also Mallorca ist nicht nur der Ballermann, ist nicht nur der Bierkönig. Ich glaube, jeder, der schon mal hier war, weiß es mittlerweile auch. Die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei, dass man hier Mallorca besucht und nur zum Party machen hergeht. Das ist, glaube ich, eine Altersfrage, ne? Ich habe junge Freunde und junge Arbeitskollegen, die tatsächlich immer noch 3 bis 5 Tage nur zum Ballermann und dann nichts anderes als den Bierkönig kennen und das Hotelbett. Aber ich war auch schon oft auf der Insel und ich gebe dir recht, ich persönlich mag den Norden am liebsten und es gibt wunderschöne Gegenden da. Das ist, glaube ich, ganz egal, welche Seite der Insel, das hat jede Seite hat seinen Reiz. Selbst die Inselmitte hat ihren Reiz. Und es ist tatsächlich so, ja, man kommt für 150, 200 Euro, kann man hier 7 Tage auf Mallorca verbringen, fällt aus dem Hotel raus und ist dann im Ballermann oder im Bierkönig. Das wird wahrscheinlich auch noch so bleiben. Aber ich glaube, diese Menschen sprechen wir jetzt auch nicht unbedingt an. Es geht hier ja um die Geocacher, die doch schon ein bisschen einen anderen Standard gewohnt sind und vielleicht auch ein bisschen mehr erleben wollen als wirklich nur die Schinkenstraße. Torrent de Paris. Ja, ich selber muss ganz ehrlich sagen, habe den auch noch nicht gemacht. Ich habe immer nur viel gehört davon. Er nennt sich die Bergziege. Diesen Cache kann man eigentlich nur machen, wenn es lange nicht geregnet hat, weil es gibt sehr viele Wasserfälle wohl auf dieser Strecke. Im Schnitt bräuchte man wohl zwischen 8 und 10 Stunden one way für diesen Cache. Und sollte es geregnet haben, im Schnitt sagt man wohl so, bitte, einige werden mich jetzt korrigieren, aber ich habe es von Mallorquinern gehört, 2 Wochen vorher darf es nicht geregnet haben, weil dann steht immer noch Wasser oder es sind noch Wasserfälle tatsächlich, die runterströmen und dann ist der nicht mehr machbar. Dann ist er einfach zu gefährlich, das verstehe ich. Es ist zu gefährlich, definitiv, ja, okay. Definitiv. Ne? Und man kommt eben, wenn man dann mittendrin ist, ist es schon schwierig, dann einfach wieder umzudrehen. Und man muss sich schon genau erkundigen. Ich habe in meinem Blog auch einige Links verlinkt, wo man sich ein bisschen einlesen kann, worauf man achten muss, was man mitnehmen muss, wie der Wasserstand ist. Also jetzt hat es vor 2 Wochen gerade wieder geregnet, also jetzt wäre definitiv wieder nicht machbar. Im Sommer muss man sich das überlegen, 8 Stunden durch die Hitze, das ist immer so eine heikle Sache. Ich werde den irgendwann nochmal sicherlich machen. Jetzt im vorletzten Winter waren wieder Jungs und Mädels vom GCN hier. GCN ist Geocaching Hoher Norden. Da waren tatsächlich 2 bei, die sind das Ding in 4 Stunden 15 durchgerannt. Aber das waren auch so eine Laufziegen, die sind da wirklich durchgerannt. Die Gerüchteküche brodelt und man sagt, du bekommst Besuch im Mai aus Österreich und Besuch aus Deutschland und dieses Dreierteam möchte dann die Bergziege finden. Ja, glaube ich, muss da einen gelben Zettel vorlegen. Ja, schauen wir doch mal. Ich habe von den Gerüchten gehört, ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Gut, jetzt ist vielleicht der Moment, ich denke, so grob vorgestellt hast du dich jetzt und dein Projekt. Außer Geocaching machst du natürlich noch ganz viele andere Dinge, aber da finde ich, sollten die Leute ruhig mal selber auf deinem Blog gucken. Mach mal so ein bisschen Werbung, gib mal deine E-Mail-Adresse, wie man dich vielleicht, nee, Quatsch, E-Mail-Adresse, deine Blog-Adresse, wie man dich vielleicht über Twitter oder über Facebook erreichen kann. Jetzt kommt so ein bisschen dein Teil an Eigenwerbung, würde ich sagen. Ich danke jetzt nicht Mutti und Vati, wie bei der Oscar-Verleihung. Ganz einfach geocaching-mallorca und dort findet ihr mich eigentlich auf allen Kanälen, bei Twitter, bei Facebook. Wobei .eu in dem Fall Punkt sollte EU man noch in dem Falle angeben. Kommt noch hinzu, um direkt, genau, Micha, um direkt auf die Webseite zu kommen, auf die Blogseite. Also geocaching-mallorca.eu, das wäre die Podcast- und Blogseite, geocaching-mallorca bei Twitter und bei Facebook. Ja, ich freue mich auch immer wieder auf Besuch und ich freue mich, wenn ich ganz viele Zuhörer bekomme und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn der ein oder andere einen Kommentar hinterlässt und ich bin da auch gar nicht böse, wenn das ein böser Kommentar ist oder Kritik, kann ich sehr gut umgehen. Das stört mich nicht und ich versuche, wenn es konstruktive Kritik ist, natürlich auch dann auch umzusetzen. Ich habe da ja ein gutes Backoffice, nicht, Micha? Ja, man munkelt, meine Frau macht das gut. Nee, also ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen weiter anläuft und ich, wie ich schon eingangs sagte, ich bemühe mich stets, dass das vorangeht mit dem Podcast und es gibt ganz viel zu erzählen und es gibt noch ganz viel zu erleben. Das verspreche ich euch. Super. Und jetzt probiere ich mal irgendwie eine relativ galante Überleitung auf mein Thema zu bringen. Wie gesagt, am Anfang, meine Stimme könnte man schon kennen, aber diese ganzen Projekte wollte ich hier eigentlich nicht vorstellen, denn einige, ja, meiner Hörer, meiner Freunde, die wissen ja, dass ich jetzt seit gut 6 Monaten wieder stolzer Hundebesitzer bin. Und als Übergang, du bist ja auch Hundefreund, ne? Du bist ja mit Rottis groß geworden, hast ja nun leider vor kurzer Zeit einen großen Verlust deines ja festen vierbeinigen Freundes hinnehmen müssen, bist aber mittlerweile schon wieder ein bisschen auf der Sonnenseite gelandet, weil du ja auch einen kleinen neuen Welpen hast, nämlich die Gina, wieder Rottweiler. Ja, und ich habe eben halt eine deutsche Dogge, wie soll es der Name Doggen Tracks auch anders vermuten lassen, mein Leben mit einer deutschen Dogge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin richtig verliebt in diesen Köter. Also im Moment, seitdem der da ist, mein Leben hat sich wie auf den Kopf gestellt. Ich bin in vielen Dingen ganz anders, als ich vor diesen 6 Monaten gewesen bin. Ich bin wesentlich ausgeglichener. Der Hund macht mich richtig glücklich. Jetzt fing es halt an, dass ich in all meinen Podcast-Projekten angefangen habe, alle Menschen damit zu nerven, wie toll der Hund ist, wie toll es mir dabei geht und bla und blub. Und da habe ich mir dann eben halt gedacht, das musst du lassen. Viele Leute sind gelangweilt. Ich bin auch oft von Themen gelangweilt, wenn in einem Podcast über 15 Sendungen hintereinander 2/3 irgendwie nur dieses eine Thema Oberhand gewinnt. Und da habe ich eben halt gedacht, ich mache mir mal eine Subdomain auf. Und da gab es ja www.makingtracks.de und jetzt ganz einfach unter www.dogge.makingtracks.de habe ich eben halt ein eigenes Projekt gestartet und sage mir, all die, die sich ebenfalls für vierbeinige Freunde, sprich Hunde, interessieren, vielleicht ist das dann ein Projekt, die da Spaß mit empfinden können. Ich habe schon ziemlich viel Resonanz. Ich habe da so einiges vor. Im Moment ich habe auch erst 2 Ausgaben und eine sogenannte, nee, 3 Ausgaben, ich weiß es gar nicht, 3 glaube ich, probiere jetzt so ein bisschen die vergangenen 6 Monate erstmal Revue zu passieren, was in der Zeit davor gewesen ist, unsere Entscheidung, unsere Planung in der Familie, dass wir wieder einen Hund anschaffen und. Aber irgendwann werde ich dann halt an dem aktuellen Tag angekommen sein und ab da stelle ich mir dann eben halt so vor, dass ich so im wöchentlichen, vielleicht 14-tägigen Rhythmus eben halt über das Leben von mir, der Familie und eben halt unserer deutschen Dogge Lady so ein bisschen berichten. Das kann sein, was ich an Leinen benutze, welches Futter, Besuche beim Tierarzt. Ich habe mittlerweile, auch der Hund ist vernetzt, der hat am Halsband ebenfalls so einen Sporttracker dran, über Apps, über was auch immer alles, aber eben halt reinweg irgendwelche Hundethemen, die nicht immer unbedingt sich nur auf die deutsche Dogge oder dänische oder was auch immer es da gibt, über diese Rasse eben halt sein sollen, sondern das kann auch sein, dass ich mal das iPhone oder auch das Aufnahmegerät auf einer Gassi-Runde laufen lasse. Ich treffe im Wald immer mal wieder andere Hundebesitzer, mit denen man dann in Klönschnack verfällt. Zweimal in der Woche habe ich so einen Platz, wo sich ganz, ganz viele Hundebesitzer mit den unterschiedlichsten Rassen treffen. Und da spielen die Hunde dann 1,5 bis 2 Stunden, die Menschen halten Klönschnack. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass ich dann sowas mal mit einfange. Also im Prinzip, ich habe mal bei iTunes geguckt, so viele Hunde-Podcasts gibt es nicht. Ich habe 2 für mich entdeckt, die ich regelmäßig höre. Aber vielleicht kann ich damit eben halt auch noch ein paar Hörer gewinnen, die sagen, ja, dein Personal-Podcast interessiert mich nicht. Eure Wochenrückblicke, wie ihr sie beim Rödinger macht, das interessiert mich nicht, aber ich bin halt Hundefan und vielleicht kann ich da das ein oder andere mitnehmen. Und da kommt dann auch so der Aufruf hier mal an die Hörerschaft, wenn ich jemanden habe, ich würde mich super gerne mal mit jemandem unterhalten, der diese Riesenrassen hat, so diese Hütehunde, sowas wie Kangals oder so in der Richtung. Und da könnte man sich auch hier in der Pott-WG in einem Raum treffen und eben halt mal solch ein Interview führen, so eine lockere Gesprächsrunde, eben halt Hundefreunde unter sich. Das ist so im Groben umschrieben, im Schnelldurchgang, was ich mit diesem Format erreichen möchte. Und da bin ich eben halt gespannt, ob das ankommt. Im Moment, wie gesagt, das plätschert noch so vor sich hin. Es ist ja auch noch nicht so sehr bekannt. So viele Hörer habe ich da noch nicht. Aber mir macht das wahnsinnigen Spaß. Und der Hintergedanke ist natürlich auch wieder ein bisschen egoistisch. Das Ganze ist so ein bisschen Tagebuch für mich. Wenn ich dann wirklich irgendwann mal, ich hoffe, die Zeit dauert sehr, sehr lange, mich aber von diesem Hund wieder verabschieden muss, dann habe ich oder meine Kinder oder was auch immer, die eben halt mit diesem Hund zu tun hatten, auch so ein kleines Tagebuch und können dann vielleicht noch mal in Erinnerungen schwelgen. Das ist also auch noch so ein bisschen mit der Gedanke. Wie geht's denn deinem Hund? Ja, sie wird jetzt im April, wird sie 1 Jahr alt. Ja, rotzfrech, aber total lieb. Also ist nicht fair zu vergleichen wie mit dem Rondo, mit dem alten Hund, der nicht wirklich sozialisiert war mit Mensch und Tier. Da ist sie ein krasses Gegenteil. Was ich noch eben sagen muss, Micha, ganz ehrlich, du hörst dich an wie ein verliebter Teenager. Ich bin auch, ob du es glaubst oder nicht, jedes Mal, wenn ich das Thema anschneide, du kennst mich und ich war auch mal richtig böse und so, ich habe jedes Mal einen Kloß im Hals. Ich will nicht sagen, mir schießen die Tränen aus dem Kopf, aber du hast völlig recht. Ich bin dermaßen verliebt in den Hund, dass meine Frau schon manchmal eifersüchtig wird. Die kleine Maus kriegt alles von dir, ne? So ja, hört sich das da an. Da würde ich auch alles für tun, ganz ehrlich, ja, ja. Klar. Und da mache ich mit meiner genauso, ja. Ja, ich habe hier nun halt den Vorteil, wir leben ja in völliger Alleinlage, haben 6.500 Quadratmeter Grundstück. Ich habe hier 10 Zimmer mit fast, keine Ahnung, 165 Quadratmeter Wohnfläche. Da hat so ein großer Hund natürlich Platz. In unmittelbarer Nachbarschaft diverse Wälder, Heidelandschaften. Ich muss maximal 1/2 Stunde fahren, damit ich den ganzen Tag von morgens bis abends alleine irgendwo durch Wald oder Heide laufen kann. Und die Grundvoraussetzungen für so einen Hund sind natürlich da. Ich bin zwar berufstätig, ich bin im Außendienst und ich habe auch 4 Stunden pro Tag abzuleisten. Aber da ist meine Frau da, die arbeitet nicht, die kümmert sich tagsüber. Ab späten Mittag sind die Kinder zu Hause, die natürlich auch ihren Teil dazu beitragen. Aber so wie jetzt, wenn ich freitags mittags, habe ich immer so das Glück, dass ich gegen 1 Uhr spätestens Feierabend habe. Dann laufe ich freitags schon eine große Runde mit ihr. Sonntags bin ich 2-mal mindestens 3 Stunden am Tag weg und ich genieße das einfach. Durch meinen Job, ich muss den ganzen Tag reden und schnacken und habe den Kopf voll mit technischen Dingen. Und dann genieße ich es auch wirklich tatsächlich mit dem Hund so alleine in der Natur dann rumzurennen und mich quasi nur mit ihr zu unterhalten. Das ist toll, das ist wirklich. Und ich bin seitdem wirklich ausgeglichener und mir geht es wieder gut. Und ja, alle kleinen Sorgen und Nöte, irgendwie so ein Hund bringt doch Glück ins Haus, sage ich dir ganz ehrlich. Sicherlich geht das Menschen, die Katzenfreunde sind oder die sich mit Vögeln beschäftigen, einfach mit einem Tier beschäftigen, will ich mal sagen. Sicherlich ähnlich, aber wir Hundefreunde haben auch schon den Schuss nicht gehört. Ne? Da ist was dran, ja. Man lernt Menschen kennen, Mann, Mann, Mann. Aber das. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich sonst beim Geocachen alleine spazieren gehe und sowas, ne? Dann geht man an jemandem vorbei. Man grüßt sich vielleicht noch, wenn es hochkommt, aber mehr auch nicht. Aber seitdem ich den Hund habe, ich lerne Menschen kennen beim Spazierengehen. Man bleibt immer mindestens 5 Minuten. Gerade heute Morgen auf der großen Runde habe ich einen älteren Herrn, der mir verraten hat, dass er 79 war. Den hätte ich locker auf 65 geschätzt. Der hatte einen 14-jährigen Deutsch-Drahthaar dabei, einen älteren Herrn schon. Meine Große wollte spielen, der ältere Herr, hat seinen Hund dann losgemacht, aber der war halt nicht mehr ganz so fit. Aber in der Zeit habe ich so viel erfahren. Der war Professor an irgendeiner Uni für Kulturgeschichte ich lerne dadurch interessante Menschen kennen und das ist einfach toll. Toi, toi, toi, wir haben noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Also sie ist noch nie in eine richtig ernsthafte Beißerei geraten. Eine kurze Anekdote, ich hatte letzte Woche irgendwann so im Wald der Hund von Baskerville, werdet ihr kennen. Und da gab es ja mal so einen Rotti, der auf so einem Berg, Dobermann, der auf so einem Berg stand und so Angst verbreiten sollte. Und so eine Situation hatte ich allerdings dann gleich mit 5 Dobermännern, die mir im relativ dunklen Wald auf einer Anhöhe auf Mal entgegengekommen sind. Wurde mir auch schon ein bisschen mulmig und habe dann weit gerufen, weil kein Härchen in Sicht war. Kam mir eine ältere Frau entgegen, die sagte, alles gut, die Hunde sind toll. Ich sag, wissen die Hunde das auch? Ja, dann habe ich meinen wieder losgemacht. Und auch schon kam ich mit dieser alten Frau ins Gespräch, die züchtet Dobermänner und war auch wieder ganz, ganz toll. Also ich bin seitdem... Erstmal beeindruckend, ne? Ja, erstmal beeindruckend. Vor allen Dingen der eine Rüde, der da war, so mit aufgerichtet und breiter Brust und dahinter nochmal 4 und du bist alleine und weißt erstmal, nimmst du jetzt das Pfefferspray raus oder wartest noch einen Moment? Naja. Reicht für einen, wenn... Ja. Nee, aber ihr hört schon, wer also Spaß dran hat, der kann mir vielleicht auch auf diesem Projekt folgen. Ich bin eigentlich im Prinzip überall auf den Kanälen unter Doggen Tracks zu finden. Ich habe eine kleine Facebook-Gruppe, falls jemand mit mir Lust hat und in meiner Gegend wohnt, so Gassigänge zu machen, wo man sich halt verabreden kann und einfach mal auch auf die Blogseite schauen und alles Weitere erfährt man da. So viel zu meinem neuen Projekt. Und jetzt haben wir noch ungefähr 3 Minuten Zeit. Und jetzt würde ich vielleicht die Regie bitten, entweder haben die noch Fragen an uns oder die geben einfach mal den Leuten, die hier noch im Chat sind, volle Pulle Power, dass wir vielleicht noch 2 oder 3 Minuten Rede und Antwort stehen dürfen. Ja, dann würde ich erstmal schon mal Danke sagen für euch für die Information. Finde ich super, dass wir noch reden können. Gucken wir mal, ob jetzt da gleich jemand noch Frage hat. Ich würde hoffen, dass der Micha auch mal trotzdem bei den Making Tracks dabei bleibt, aber Nur am Rande. Traditionell mache ich immer im Januar und Februar mit fast allen Pause. Bedingt durch das neue Projekt habe ich die Pause genutzt, um da eben halt die ganzen, die Internetauftritte anzulegen und sowas. Aber diese Ausgabe wird der Aufhänger sein, damit es dann bei Making Tracks weitergeht. Die wird auch bei mir als Sonderfolge quasi erscheinen und danach geht es wieder regelmäßig auch dort weiter. Na, das ist doch eine schöne Information, da haben wir drauf gewartet und du kriegst ja auch ständig Aufgaben von irgendwelchen Podcastern, die du auch noch dazwischendurch machst und alles sehr schön. Ich mache das sehr, sehr gerne und mir macht das nach wie vor Höllenspaß, auch wenn es manchmal den Eindruck erweckt, dass ich wieder eingeschlafen bin, aber diese Zeit brauche ich einfach auch für mich. Wenn man wirklich, wie du schon sagst, so viel, ich mache ja auch wirklich im Hintergrund noch für einige andere was, sei es nur, dass ich denen bei WordPress helfe oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten, aber vom Grundsatz her bin ich immer noch genauso süchtig und heiß wie ihr auch alle. Das ist schön zu hören. Mal gucken, ob es sonst noch irgendwo Wortmeldungen gibt. Gut, dann nutze ich dieses Signal, um unser Outro einzuspielen und ich sage Danke an die Regie, ich sage Danke an Mitch, dass er sich auch die Zeit genommen hat, den entlasse ich wieder in seinen Garten und Mitch, vielen Dank, schön, dass du hier warst, vielen Dank Regie und danke für das tolle Projekt Night of the Pots. Danke Micha, danke Regie. Sehr gerne, ciao auch an den Mitch von unserer Seite hier, tschüss Micha und wir übergeben ins Regiestudio. Komm endlich, ich will Gassi gehen. Dieser Podcast ist ein kostenfreies, rein privates Projekt. Nähere Informationen dazu bekommt ihr unter www.geocaching-mallorca.eu. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe wieder zuhören würdet.